Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, hallo. Ich bin der Paki vom Krähennest und ich sitze jetzt hier im Mumble mit dem Kaimi, dem Daniel. Und wir würden gerne die Inis vorstellen, die er ins nordrhein-westfälische Liquid gestellt hat. Zur Wahlordnung, zur Aufstellungsversammlung in meiner Tagen, auch AV Pampa genannt. Ja, Daniel, dann leg mal los. Stell mal vor, was du da zusammen mit dem Jonas, dem Piratenschlumpf und dem Stefan vorgeschlagen hast. Ja, hallo erstmal. Also das war jetzt nicht ich und auch nicht V4, sondern das Ganze kommt aus der PG Geschäftsordnung. Die beschäftigt sich halt mit der Geschäftsordnung, wer hätte das gedacht, erstmal bis zur Bundestagswahl 2013 begrenzt, weil eine PG ja begrenzt sein muss und wir gucken, dass wir da so ein paar Bugs gefixt bekommen und beschäftigen uns auch unter anderem mit der Wahlordnung. Und da haben wir uns jetzt zur Wahlordnung für meine Tagen gedacht, wir machen das mal ordentlich und wir fragen mal die Basis-TM, was ihr denn davon hält. Und deswegen haben wir jetzt zunächst mal drei Initiativen des Liquid gestellt, die sich mit der Aufteilung der Wahlgänge beschäftigen. Das ist die Initiative 176, wenn es interessiert, Entschuldigung, das Thema 176. Ja, und Initiative 251, 52 und 53. Genau, und mittlerweile gibt es noch eine Gegeninitiative, die 256. Genau, dann fang doch einfach mal mit der ersten an. Das ist die 251, Wahlordnung AV Meinertagen, zweistufiges Wahlsystem mit Blöcken. Was ist das? Also wir haben uns überlegt, wir hatten ja schon dieses Jahr schon eine Aufstellungsversammlung, nämlich Team Münster, für die Leute, die sich noch dran erinnern. Und da fange ich vielleicht damit an, das haben wir nämlich auch nochmal reingestellt. Also das wäre dann die Initiative 253, die wir jetzt auch nochmal zur Abstimmung gestellt haben. Da lief es halt so, dass wir einfach blockweise gewählt haben. Erst Platz 1 bis 4, dann Platz 5 bis 9 war es, glaube ich, damals und so weiter, die einzelnen Blöcke. Und in jedem dieser Blöcke mussten die Kandidaten bei der Akzeptanzwahl ein Quorum von 50% erreichen. Das heißt, jeder konnte beliebig viele Leute ankreuzen. Und man musste halt von 50% der Anwesenden angekreuzt werden, um es auf die Liste zu schaffen. Und ja, wer da war, wird sich noch daran erinnern, dass wir in den Wahlgängen Probleme hatten, die Blöcke auch voll zu bekommen. Also beispielsweise haben wir erst beschlossen, wir wählen ein Spitzenquartett aus 4 Leuten. Dann hat es nur Joachim Paul auch über dieses Quorum drüber geschafft. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir ziehen das ein bisschen auseinander. Also einerseits wollen wir das Quorum behalten, damit wir sagen können, die Leute sind legitimiert. Also in dem Fall mindestens 50% haben sie auch auf der Liste haben wollen. Andererseits ist halt, möchten wir halt die Legitimation trennen von der Platzierung nachher. Und deswegen haben wir halt die beiden anderen Initiativen gestartet, die 251 und die 252, die beide darauf basieren, dass wir es in zwei Wahlgänge auftrennen. Zunächst halt eine, zum Beispiel eine reine Akzeptanzwahl, wo dann das Quorum erreicht werden muss. Dann haben wir schon mal alle Kandidaten, die wir auf der Liste haben möchten. Und im zweiten Wahlgang verteilen wir dann die Listenplätze an die einzelnen Leute. Das ist der Grundgedanke dabei. Okay, ihr habt jetzt ja mit Sicherheit schon mal irgendwo davon gehört. Gibt's diese Art von Wahlverfahren schon woanders? Ja, sowohl in Niedersachsen als auch in Bayern haben sie ein zweistufiges Wahlsystem benutzt. Wie es jetzt in Rheinland-Pfalz und Thüringen danach war, da habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz drauf geachtet, wie es da gelaufen ist. Also das funktioniert auf jeden Fall, das kann man machen. Okay, welches von den beiden wurde denn in Bayern und in, wie sagtest du, in Niedersachsen eingesetzt? War das das mit Blöcken oder das ohne? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Der Jonas ist da ein bisschen mehr drin. Ja, allerdings, jetzt habt ihr euch sogar die Mühe gemacht, den Zeitaufwand zu bestimmen. Vorteile, Nachteile. Es gibt eine Auflistung der verschiedenen Wahlgänge, sehe ich jetzt hier auf der Wiki, auf der Liquid-Seite. Und es hat wohl auch diverse Anregungen gegeben. Möchtest du da irgendwie ein bisschen weiter ausführen? Genau. Ja, also mit dem Zeitaufwand, da sind wir drauf gekommen, dass wir gesagt haben, Münster hat halt relativ lange gedauert. Wir waren ja 22 Uhr, glaube ich, sonntags fertig. Dadurch, dass wir halt immer mehr, also zwei Wahlgänge mehr brauchten, als eigentlich geplant waren. Wahlen kosten natürlich Zeit, klar. Und wenn wir halt jetzt ein anderes Wahlsystem finden können, das nebenbei noch weniger Zeit benötigt, wäre das natürlich super. Dann machen wir als nächstes mal die Anregungen. Da kamen ein paar Anregungen. Leider, ja, weiß ich nicht, waren ein paar ein bisschen beim Thema vorbei, meiner Meinung nach. Ja, was haben wir denn da? Wir haben da praktikabel, ist das nur ohne Blöcke? Was hieß ja, mit Blöcken geht ja gar nicht. Das ist ja irgendwie, dafür gibt es ja zwei Initiativen, einen mit, einen ohne. Mhm. Dann sowas wie Verteilung von 16 Stunden Kandidatenvorstellungen, ja, das ist jetzt halt noch einfach noch nicht Gegenstand der Initiativen. Wir reden jetzt erstmal nur noch über die Aufteilung in die Wahlgänge. Da ist nicht drin enthalten, wie lange die Leute Forschungszeit bekommen. Das müssen wir halt noch entscheiden, beziehungsweise müssen nicht wir entscheiden, sondern es muss letztendlich halt entschieden werden, bevor wir da anfangen, aber nicht wir als PGGO zwingend. Ja, dann sagst du getrennte zwei Wahlgänge. Das ist ja genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Unser Vorschlag sieht halt vor, dass wir im ersten Wahlgang die Legitimation klären und im zweiten Wahlgang dann die Plätze verteilen. Da haben wir dann in der Initiative 251 halt gesagt, wir machen das mit Blöcken. Das heißt, so wie letztes Mal auch, gibt es dann Blöcke, beispielsweise 1 bis 6, 6 bis 15, 15 bis 30. Habe ich mir jetzt gerade aus den Fingern gezogen, kann natürlich auch anders sein. Das werden wir dann übrigens auch noch abstimmen lassen, wenn dieses Thema hier jetzt durch ist. Und diese Blöcke werden dann zusammengewählt. Das heißt, dass jeder dann für jeden, im zweiten Wahlgang für jeden Block einen Wahlzettel bekommt. Also bei der Aufteilung, die ich gerade genannt habe, wären das drei Wahlzettel. Mhm. Und man dann in einem Wahlgang gleichzeitig eine Wahl macht für die Kandidaten von 1 bis 6, einen zweiten Wahlzettel für die Kandidaten von 7 bis 15 und einen dritten für die Kandidaten 16 bis 30. Dass man dann halt nicht dreimal wählen muss, was das Ganze natürlich dann zeitlich immer weiter nach hinten schiebt, sondern dass man in einem Wahlgang alle Blöcke auf einmal wählt. Ja, und die Art der Wahl, ob mit oder ohne Quorum, ob es eine Bewertungswahl wird oder eine Akzeptanzwahl, ist dann der Versammlung überlassen. Ja, im Grunde schon, ja. Man möchte natürlich das auch im Vorfeld klären. Und ein Quorum wird es in dem zweiten Wahlgang definitiv nicht mehr geben, denn dafür trennen wir das in zwei Wahlgängen auf. Das heißt, wir haben im ersten Wahlgang halt ein klares Quorum drin, wo dann wirklich die Kandidaten auch Unterstützung finden müssen von der Hälfte der Versammlung. Und im zweiten Wahlgang haben sie dann ja schon eine Legitimation. Dann geht es nur noch darum, wie wir die Leute, die alle von der Versammlung auf die Liste gesetzt werden möchten, auf die einzelnen Listenplätze verteilen. Ja, klar. Und im ersten Wahlgang ist natürlich, fällt dann eben dieses taktische Wählen weg, ne? Das hat natürlich auch sehr klar Zeitvorteile, weil man natürlich sich sehr viel schneller entscheiden kann und es einfach rapzap hintereinander weggeht. Ja, das ist unsere Hoffnung, dass man halt im ersten Wahlgang, beziehungsweise das ist ja, möchte jetzt niemand unterstellen, aber es Leute gibt, die sagen, wir möchten jetzt diese drei Kandidaten hier haben und kreuzen nur die drei an von 50 oder wie viele sich bewerben werden, ist natürlich, um ein Quorum zu erreichen, sehr schlecht. Ja, das heißt, kann natürlich dann auch nicht passieren wie in Münster, wo das ja der Fall war, dass dann eben Kandidaten, dass viel zu wenige Kandidaten waren, ne? Ja, das möchten wir halt damit erreichen, denn im ersten Wahlgang geht es halt wirklich nur darum, die auszusortieren, die man auf keinen Fall auf der Liste dabei haben möchte. Mhm. Auch im zweiten Wahlgang kann man dann auch wieder taktisch wählen, das führt dann halt zu einem anderen Ergebnis, als wenn man nicht taktisch wählen würde, klar. Allerdings dadurch, dass man im zweiten Wahlgang nicht nochmal ein Quorum erreichen muss, ist es halt nicht schlimm, wenn wir Platz 1 bis 6 wählen und der 5. und 6. haben nur 40% und 30% der Stimmen erreicht. Verstehe, gut. Die sehen ja auch so aus, als würden sie das Quorum alle schaffen. Der Einzige, der sich so ein bisschen hinten anstellt, ist das Modell Münster, was ja auch nicht gerade in eurem Sinne wäre, also wenn man auf die Zeit guckt, die dann doch vergleichsweise mit 12,5 Stunden plus dann nochmal 10 Stunden A2,5, das heißt insgesamt 25 Stunden Abstimmung im Vergleich zu, ja, 240, 6,5 Stunden. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt großzügig geschätzt. Wir sind davon ausgegangen, dass 700 Leute da sein werden. In Münster waren es gut 400. Das heißt, da können die Zeiten sich auch insgesamt noch nach unten korrigieren. Wir sind jetzt auf jeden Fall vom Worst Case ausgegangen. Ja. Das kommt natürlich auch ein bisschen aufs Wetter an. Ne? Meiner Tagen ist weit weg und bekannt dafür, dass es da auch schon mal heftiger schneien kann. Wir lassen uns überraschen. Daniel, Hast du noch was dazu zu erklären? Fällt dir noch irgendwas ein? Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen, ja. Ich habe ja jetzt die 251 erklärt mit den Blöcken. Ja. Dann haben wir die Initiative 252. Da ist es ohne Blöcke. Das heißt, wir machen weiterhin den ersten Wahlgang zur Legitimation. Haben dann im zweiten Wahlgang nur einen Stimmzettel für alle. Trotzdem auch nur den einen Wahlgang. Und da wird dann bei jedem Kandidaten dran stehen, bis zu welchem Listenplatz nach oben er kandidiert. Also wir haben ja das Problem, dass vielleicht manche Menschen gerne kandidieren möchten, aber nicht Spitzenkandidat sein möchten oder nicht unter den ersten 10 sein möchten oder nur auf die Reserveliste kommen möchten. Und dem wird dann dadurch die Rechnung getragen, dass an jedem Kandidaten dran stehen würde, er kandidiert ab Platz 1, ab Platz 5, ab Platz 7, nachdem wie es gewünscht ist. Und dann kann man halt danach dann halt die Leute ankreuzen, ob man sich für den Platz, ab dem sie kandidieren, auch geeignet hält. Ja, dann okay. Das dritte ist halt, dass die Initiative 253, wie es in Münster passiert ist. Und dann haben wir jetzt noch eine Konkurrenzinitiative bekommen von Markus von Kreller, die Initiative 256, der ein einstufiges Wahlsystem ohne Blöcke haben möchte, der also alles in einem Wahlgang erledigen möchte. Der dann über die 2 Tage sich hinzieht. Also der halt einfach sagt, wir machen erst die Vorstellung, dann machen wir einen Wahlgang, verteilen einfach mit dem Quorum bei seinem Vorschlag jetzt 30% und verteilen dann einfach nach Zustimmung. Also im Grunde genommen so wie in Münster, nur bei seinem Vorschlag jetzt halt mit einem niedrigeren Quorum und nur einem Block, also Platz 1 bis Ende. Mhm. Da haben wir dann halt wieder das Problem, wenn dann Leute das Quorum nicht erreichen im Wahlgang, dann müssen wir noch einen zweiten Wahlgang machen oder wir haben eine sehr kurze Liste. Das heißt, das kann sich dann je nach Laune und Kreuzmachwillen der Wähler dann auch länger hinziehen. Was man ja vorher auch immer nicht so abschätzen kann, ja, ist richtig. Ja, dann, wie gesagt, das stimmen wir jetzt ab. Darauf aufbauend wird es dann Mitte Dezember eine zweite Phase von Liquid Feedback Anträgen geben, wo wir uns dann halt über so Dinge unterhalten wie das Wahlverfahren. Machen wir eine Akzeptanzwahl? Machen wir eine Bewertungswahl? Machen wir irgendwas anderes, was jemand Schlauem noch einfällt, wo wir dann entscheiden, wie machen wir die Blockaufteilung und wie lang soll unsere Liste überhaupt werden zum Beispiel. Ja, ich denke mal, dass vor der AV Pampa ja mit Sicherheit noch ein paar andere Aufstellungsversammlungen sind, wo wir uns inspirieren lassen können und ein bisschen vergleichen können mit den bisherigen. Das heißt, da gibt es noch so ein bisschen Inspiration. Genau, und wenn diese zweite Phase dann durchgelaufen ist, das dürfte Mitte Januar, so spätestens um den 20. rum passiert sein, dann werden wir halt von der PG-Geschäftsordnung das Ganze zusammenfassen zu einem Wahlordnungsvorschlag. Den stellen wir dann halt auf der AV Pampa zur Wahl. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder auch einen eigenen Vorschlag dazu machen, wenn er damit nicht zufrieden ist. Und dann entscheidet die Versammlung. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, zu was das noch führt, was ihr euch da überlegt habt. Hört sich ja alles schon sehr durchdacht an und ich vermute mal, dass das alles noch sehr viel genauer beschrieben wird. Und ja, dann haben wir dann auf der Aufstellungsversammlung mehrere Vorschläge und hoffentlich wird dann die Versammlung auch die richtige Wahlordnung wählen. Ja, was heißt die richtige? Also ja, die am erfolgreichsten ist und damit die Wahl irgendwie möglichst reibungslos läuft und gerecht ist. Ja, also apropos die Diskussionsphase bei dem Thema läuft jetzt noch 5 Tage, 10 Stunden ungefähr. Das heißt bis Sonntagmorgen irgendwann. Pi mal Daumen. Wenn noch jemand Alternativvorschläge zur Wahlordnung in dem Fall hat, also zur Aufteilung der Wahlgänge, gerne noch mit reinstellen. Allerdings, ja, wie gesagt, ich würde darum bitten, es geht erstmal nur um die Aufteilung der Wahlgänge, nicht um die ganzen anderen Dinge, die da noch dranhängen. Also, wenn ihr da noch was einstellen möchtet, wäre super, wenn ihr euch dann noch darauf beschränken würdet. Ja, ich werde auf jeden Fall unter diesem Podcast hier in den Beitrag, in den Artikel im Krähennest die Links nochmal hinstellen, die einzelnen Initiativen, die ja dann noch im Einzelnen nochmal extra erklärt sind. Da kann jeder sich das nochmal in Ruhe durchlesen und da quasi eine Empfehlung abgeben in Form seiner eigenen Stimme, damit die Initiatoren dann wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Ja, dann würde ich soweit hier einen Punkt machen und dann hören und sprechen wir uns wahrscheinlich dann einfach nochmal, wenn es zu den nächsten Initiativen kommt, dann werde ich dich dann einfach nochmal fürs Krähennest interviewen und du erzählst uns, wie es bis dahin gelaufen ist. Machen wir das, wie gesagt, Mitte Dezember. Alles klar. Daniel, vielen Dank fürs Gespräch und schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.